So, und das Jugendamt war dann auch noch so dreist und hat denen noch gesagt, ja, mich bräuchte man ja sowieso nicht für voll nehmen. Ich war ja schließlich auf der Depressionsstation gewesen. Ja, natürlich. Wer da keine Depression kriegt, tut mir leid. Ich frage mich, wie ich meine 32 Berufsjahre rumgekriegt habe, wenn ich ballaballa bin. Also so wird das alles ausgelegt. Ne? Es ist, ja. So ist es. Was haben Sie in der Kinderpsychiatrie alles gemacht und erlebt? Da habe ich in der Ambulanz gearbeitet. Das war schrecklich. Da war ein 9-jähriges Mädchen. Meine Julia, ich habe sie geliebt. Und dann kommt die einen Tag nach 3 Wochen und hat einen ganz dicken Kopf. Ich sag, Schätzelein, da sagt sie auch, Frau Altmann, du musst nicht weinen, das ist nur das Cortison, ich habe doch jetzt einen künstlichen Darmausgang und wenn das wieder weg ist. Daraufhin kommt die Mutter und sagt, ja, sie lieben sie, dann adoptieren sie sie doch, ich kann sie nicht mehr ertragen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das sagt die Mutter zum 9-jährigen Kind. Dann die Kinder werden gehänselt, die wieder in die Hose scheißen, das heißt, oder ins Bett pinkeln. Das ist eine Abwehrreaktion. Sie glauben gar nicht, wie viele Kinder bei uns missbraucht werden. Die was? Weil das Kind genau weiß, ich ziehe mir die Hose voll scheiße, dann packt er mich nicht an. Ich hab's nicht mehr ertragen. Und ich habe auch nicht ertragen, dass die Kinder nach 10 Minuten Gespräch ADHS, aha, ADHS, alles klar, kriegt Ritalin, Medikinet oder sonst irgendwas. Das ist alles nur Geschäfte machen. Die Kinder, die werden ruhig gestellt. Ich kenne das. Und das ist, weil wissen Sie, keine Koryphäe der Welt kann ADHS in 10 Minuten. Nein. Also bewusste Falschbehandlung. Ja, natürlich. Der Schlimmste war der Gülz, dieser Kinderpsychiater Gülz in Köln. Nach 10 Minuten, ja, ADHS ging. Er musste ja sofort sich selbstständig machen, 160 Quadratmetern und 6 Angestellten, 6 Therapeuten. Es stand ja schon im Spiegel drin, dass es eine erfundene Krankheit ist. Ja, natürlich. Und der sagt nach 10 Minuten ADHS, ich habe da ein Kind kennengelernt, ich mochte den kleinen Mike nicht. Der ging mir so auf die Nerven, weil der immer mit mir handeln wollte, ob Gummibärchen oder Colafläschchen, dann wollte er beides und... Dann kriegte der Ritalin, nach einer Woche musste der wiederkommen. Der hatte den Kopf gesenkt. Das Kind hatte in einer Woche extrem abgenommen und ging ins Wartezimmer und sagte gar nichts mehr. Und darauf habe ich gesagt, wenn er nicht aufhört mit dem Scheiß, dann würde ich eine Anzeige. Ja, und dann sind wir natürlich beim Arbeitsgericht gelandet. Gab es auch Todesfälle? Tun Sie erstmal alles, bitte. Gab es auch Todesfälle? Bei dem Gült hatten wir keinen Todesfall. Wir hatten einmal einen Todesfall in der Klinik, aber da konnten wir nicht zu. Der wurde als nichts normal oder beziehungsweise Gehalt entlassen und sprengt weitergespielt. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gelesen haben, in Dortmund auf dem 7. Stock im Unfallkrankenhaus. Als Gehalt entlassen? Mit irgendwelchen Medikamenten? Ich glaube ja, das weiß ich aber nicht, weil der im Haupthaus war und ich war ja in der Tagesklinik und in der Ambulanz. Bis 24 Uhr bin ich erreichbar. Jetzt gerade nicht, weil bis 24 Uhr bin ich nicht erreichbar. Das ich, ist ganz ich schlecht. Ich aber. Mhm. Ist nur eine kurze Frage. Ich sage Ihnen, googeln Sie Petra Altmann, Versäumnisse von Amts wegen. Und wenn Sie dann Interesse daran haben, das aufzunehmen, denn... Erklären Sie mir doch den Fall. Was passiert? Was denn passiert? Ich musste wegen, weil meine Tochter permanent Gas gezogen hat. Ich hatte einen super gut bezahlten Job. Und ich habe das Jugendamt eingeschaltet, die haben nichts gemacht. Mein Enkelkind, dann kriegte ich einen Anruf von Nachbarn, dein Enkelkind schreit schon seit 45 Minuten wie am Spieß und. Und Jugendamt hat nichts gemacht, ich habe Faxe, ich habe Atteste dahin geschickt und. Jedenfalls habe ich das Kind letztendlich meine Tochter angezeigt und mit der Polizei rausgeholt. Jugendamt hat mich nicht unterstützt, in keinster Weise. Haben mir noch Vorwürfe gemacht, ja, ich hätte meiner Tochter jetzt den Weg noch frei gemacht, um Drogen zu nehmen. Habe dann allerdings gesagt, gucken Sie sich mein Enkelkind an, sollte es verhungern. Es war ein großer Artikel in der Zeitung. Ich bin eigentlich jetzt auch durch Zufall auf Ihre Seite gekommen, meine aber durch den Christian Schäffer schon von Ihnen auch gehört zu haben, bin mir nicht sicher. Ja. Und ich war am Ende, ich habe dann meinen Job von heute auf morgen gekündigt. Alles, was man mir angeboten hatte, war halt Arbeitslosengeld, fürs Kind nichts. Und dann haben wir versucht, meiner Tochter das Sorgerecht wegzunehmen. Und nachdem die mich dann noch zusammengeschissen haben, war ich leid und habe gesagt, Schätzelein, du bleibst bei Oma. Und daraufhin meinte eine vom Jugendamt, Frau Altmann, wenn ich das Kind hier raus haben will, kriege ich sie raus. Und da habe ich die rausgeschmissen und habe gesagt, und Sie wissen, wo die Tür ist und jetzt raus. Ich sage, ihr macht Mist, versaut es, mein Enkelkind ist grün und blau geschlagen und das mit 5 Monaten. Ich sage, und Sie wollen mir noch einen Vorwurf machen. Und daraufhin hat der Gurk, der Jugendamtsmitarbeiter, auch gesagt, also wenn die Oma uns anschreibt und Faxe schreibt, müssen wir nicht direkt reagieren. Unser Hauptauftrag gilt der jungen Mutter und dem Kind. Also es geht alles aus dem hervor. Und somit kam es, ich habe meiner Tochter, damit ja alles gut ist, meine komplette Wohnung überlassen. Ich bin nur mit meinen Bildern und Klamotten ausgezogen und wollte dann beantragen, dass ich irgendwie eine Erstausstattung bekomme. Da hat man gesagt, wieso ich nichts habe. Ich so, ich habe das meiner Tochter gelassen, damit sie nicht wieder eine Krise kriegt und das Kind verhaut. Und da hat sie gesagt, nee, so ja nicht. Das hätte ihre Tochter machen können. Sie kriegen von uns nichts. Und naja, ich bin quasi in den finanziellen Ruin. Trotz 32-jähriger Arbeit. Was haben Sie 32 Jahre gemacht? Anwaltsgehilfin und zum Schluss habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Ambulanz gearbeitet. Und wo? Welchem Bundesland? In Dortmund, Nordrhein-Westfalen. In Dortmund? Mhm. Kennen Sie auch den Missbrauch durch diese Neuroleptika? Missbrauch durch Neuroleptika. Ich habe welche abgesetzt, weil man mir in der Klinik welche angedreht hat. Ich wollte ja eine Traumatherapie aufgrund dessen machen, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich lehne es ab. Da hat man mir gesagt, wenn ich die nicht nehmen will, ich schlafe zu wenig, könne man mich nicht behandeln. Daraufhin habe ich dann das Serotonin-Syndrom bekommen, was die natürlich auch abstreiten, ne? Was ist das für ein Syndrom? Da haben sie trocknen aus, sie trinken etwas, auch wenn es nur Wasser ist, das macht ein Riesenspektakel im Bauch und dann müssen sie schon laufen. Ja, als meine Mutter mich sah, hat die gesagt, Petra, ich mach das nicht mit, das war 5,5 Monate, du krepierst mir hier, und dann haben sie mich weggebracht, ne? Und Ärzte streiten es ab, dann bin ich zum Hausarzt wieder und habe gesagt, sagen Sie mal, kann das davon kommen, die beiden Medikamente zusammen, Mirtazapin und dieses komische Zeug? Ja, das macht das schon mal gerne. Ich sage, könnte ich das schriftlich haben? Nein. Und naja, es ist eigentlich durch unser System bei mir alles zusammengebrochen. Durch diese Psychiatrieaufenthalte? Auch, ja natürlich, weil man mir ja immer erzählt hat, ich kann mich nicht abgrenzen. Kann eine Oma zugucken, wenn ihr Enkelkind verreckt? Was ist jetzt aus dem Kind geworden? Ich habe es dann 1,5 Jahre bei mir gehabt, habe gekämpft, damit ich irgendwie einen Zuschuss bekomme für sie. Und habe das dann natürlich nicht mehr geschafft, weil meine Tochter nachts mich aus dem Bett geschmissen hat und gesagt hat, ich nehme dir die sowieso wieder weg und sowas. Und habe ich gedacht, bevor die da jetzt was machen, weil das Jugendamt war froh, dass sie zu meiner Tochter wieder Kontakt hatten, damit sie jemand auf ihrer Seite hat, ne? Mhm. Und dann habe ich andere Oma und Opa in Aachen gesucht, habe die auch gefunden und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Und dann haben sie nach und nach ab und zu Wochenende dahin. Und Herr Pohlmann, es war furchtbar, weil nach 4 Wochen sagte sie, Oma, ich gehe aber jetzt nicht mehr bei Aachen am Wochenende, ne? Aber ich konnte nicht, ich bin offen zusammengebrochen. Ja, und dann habe ich nur gefragt, ob man einmal die Woche mit mir einkaufen fahren könnte, im Großeinkauf, weil ich diese 4 Bandscheibenvorfälle habe und das Kind. Die haben einfach mit dem Kopf geschüttelt beim Jugendamt und haben gesagt, nee, haben sie sich ja so ausgesucht. Das Jugendamt hat sich vor den Kosten gerückt. Ja. Hatten Sie einen Anwalt in der Angelegenheit? Habe ich versucht. Ich hatte dann hinterher von Leverkusen die Bürgerliste auf meiner Seite, aber die haben mir auch keinen Anwalt gestellt. Nichts, nein. Und Geld für einen Anwalt war nicht da. Mhm. Haben Sie eine eigene Internetseite? Ich habe nur eine E-Mail-Adressschrift. Eine Internetseite habe ich nicht. Wie kann ich Sie telefonisch erreichen? Über Handy. Ich Festnetz habe ich jetzt nicht im Kopf und das ist hier drin gespeichert. Augenblick mal. Also ich wohne im Moment in einem möblierten Zimmer. Ich hatte eine wunderschöne Wohnung. Ich habe nichts mehr. Das haben die gebracht, haben mich so runtergewirtschaftet. Und als ich dann letztens die Heizkosten nachzahlen sollte, habe ich gesagt, ich bin in Frührente durch die Bandscheibenvorfälle, Fibromyalgie, 2 Rheumaarten dazu. Und ich sage, ich habe 10 Euro über einen Hartz-IV-Satz mit meiner Rente. Da hat man mir abgelehnt, meine Heizkosten zu übernehmen. Und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Auch wenn unsere Gesetze nicht mehr gelten, ich bin für morgen zum Gerichtsvollzieher eingeladen. Ich gebe die EV ab, werde ihm allerdings einiges mitnehmen und sagen, dass er sich strafrechtlich auf was gefasst machen kann, weil er ja nicht rechtens handelt. Und das ist irgendwo, können Sie verstehen, das ist eine Wut auf dieses ganze System. Ein Mensch, der 32 Jahre gearbeitet hat, der ist immer nur gut, meint, der kriegt einen Stein in den Weg gelegt. Woher wissen Sie, dass diese Gesetze nicht gelten? Das weiß ich aus dem Internet, das habe ich mir zusammengesucht und außerdem habe ich Kontakt zum Amt für Deutschen Amt für Menschenrechte. Aber die eigentliche ideale Adresse ist Peter Frühwald. Peter Frühwald, das ist richtig. Aber von dem weiß ich das nicht. Ich habe mich einfach so durch... Es gibt einen neuen Film von Peter Frühwald, da ist das gut dargelegt. Und ich kenne keinen einzigen Film, der das übertrifft. Sie finden den Film, ich kann Ihnen den Link senden. Wenn, haben Sie E-Mail-Adresse? Ja, ja. Petra A. Moment. P-E-T-R-A-A. Dann ein großes A. Ja. Petra Klein, großes A und dann 57. Ja. @gmx.de. So, Petra, großes A, 57@gmx.de. Genau. Ja. Dann kann ich Ihnen den zusenden. Was ist denn jetzt Ihr gegenwärtiges Leid? Sie wollten morgen zum Gerichtsvollzieher. Muss ich ja. Mein Leid im Moment ist, dass ich ja nichts habe. Ich habe ja alles verschenkt. Von meiner Rente kann ich mir keine neuen Möbel kaufen. Also bin ich... Weil meine Nichte bei ihrem Vater ausgezogen ist, jetzt erstmal in das Kinderzimmer meiner Nichte gezogen. Mhm. Mit 54. Ist nicht so schön, aber nun denn. Warum heißt es hier A57? Petra Altmann, mein Geburtsjahr ist 57. Mhm. Also der finanzielle Ruin ist es. Ja, und als ich damals zur Polizei ging, wollte meine Tochter anzeigen, damit ich mein Enkelkind da rauskriege. Da wollte man mich noch nicht mal annehmen. Und Gott, dass ich einen Zeugen mit hatte, da sagte er zu mir, meine Güte, Sie kommen mir hier mit Sachen am frühen Morgen. Da habe ich schon gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Es geht um das Leben eines kleinen Kindes. Und dann wird man da noch so angemotzt, wenn man jemanden anzeigen möchte. Ne? Wie klein ist das Kind? Jetzt ist Maja 6. 6 Jahre? Ja, damals war sie 14 Monate, als ich gesagt habe, es geht nicht mehr, das Kind muss da raus. Jetzt ist sie 6. Was meinen Sie eben, wo Sie sagten, Gas gezogen? Die hat Haarspreeflaschen dazu das Gas rausgezogen. Fragen Sie mich nicht, wie das geht. Ich habe nur die Flaschen, als ich die Wohnung geräumt habe im Keller, habe ich 3 gelbe Beutel davon von leeren Haarspreeflaschen gefunden. Ich weiß es nicht. Es muss sowas Ähnliches sein wie andere, diese Lösungsmittel. Schnüffeln, meinen Sie? Ja, sowas. Hm? Mhm. Und was für ein Leid hat das Kind dadurch genau? Das Kind war traumatisiert. Ich durfte, die hat sie ja heiß abgeduscht, wegen in Hose machen. Ich durfte 4 Tage, hat das Kind geschrien, wenn ich ihr den Popo sauber machen wollte. Ne? Ich bin gar nicht zum Schlafen gekommen. Das war, und ich hatte da Beweise, ich habe Fotos gemacht, ich habe Filme aufgenommen und keiner wollte etwas davon sehen und haben alle nur gesagt, Frau Altmann, Sie haben sich das so ausgesucht. Das war alles, was das Jugendamt mir gesagt hat. Müssen Sie sich mal vorstellen, die haben sich am Fenster von meiner Tochter abwimmeln lassen. Am Fenster, wo sie doch wussten, dass das Kind schon mal geschlagen wurde. Da hat die einfach gesagt am Fenster, hören Sie mal, Frau Siebert, heute passt mir das aber nicht. Also können Sie vielleicht am Ende der Woche nochmal wieder kommen? Ja, hat die dann gesagt. Und dann hat meine Tochter auf die Tränendrüsen gedrückt, sie hätte kein Geld mehr. Und daraufhin hat die ihr auch noch 50 € geliehen. Das muss man sich mal vorstellen. Typischer Anfängerfehler. Ich meine, das war abgegeben an die Caritas vom Jugendamt aus oder und die Betreuerin, die hat sich in der Zwischenzeit auch mal eben selbstständig gemacht mit medizinischer, mit chinesischer Medizin. Ne? Die hatte unendlich viel Zeit. Also, nein. Also es war das Abbrühen des Kindes und was noch? Bitte? Außer dem heißen Wasser, was noch? Sie wurde geschlagen, sie war mit 5 Monaten blau geschlagen, sie hatte den ganzen Fingerabdruck im Gesicht. Dann hat sie nichts zu essen gekriegt, das Kind war ausgetrocknet. Die hat, also als ich die dann endlich hatte, getrunken. Also die Mutter hat getrunken?

Okay. Da finden Sie auch Psychiatriefälle und ähnliche Fälle. Ja. Bloß in den meisten Fällen ist es so, dass ein Kind durch das Jugendamt den Eltern weggenommen worden ist, weil die Eltern denken, sie kriegen beim Jugendamt Hilfe. Mhm. In Ihrem Fall ist es umgekehrt. Sie verlangen, dass das Kind den Eltern jetzt zum Schutz für das Kind weggenommen wird, weil die Mutter das Kind misshandelt. Ich musste meine eigene Tochter anzeigen, weil das Jugendamt nicht reagiert hat. Ich habe mir das 7 Monate lang angeguckt und als ich merkte, mein Enkelkind wird immer seniler quasi. Die hat gar nicht mehr gespielt, gar nichts. Sie hatte ja auch keine Spielsachen. Da habe ich gedacht, ich muss was tun. Und das Jugendamt mit Faxen und. Deswegen sage ich ja, einen Artikel habe ich ja schon in die Zeitung setzen lassen. Die haben mich hängen lassen. Die haben mich noch nicht einmal angerufen, wenn ich um Rückruf gebeten habe. Wenn ich erzählen wollte, dass meine Tochter mich nachts wieder rausgeschmissen hat und voll zugedröhnt, wollte ihr Kind sehen und, ne? Mhm. Untätigkeit. Ich hätte damals wirklich hören sollen, da hatte ich noch Skrupel, wie ein Anwalt mir sagt, aber da konnte ich diese ganze Machenschaften der BRD GmbH ja gar nicht. Und hatte dann Skrupel, ein Jugendamt anzuzeigen. Doch, sagt er, Strafantrag stellen wegen unterlassener Hilfeleistung. Das Problem ist aber auch, wenn das Kind jetzt tatsächlich rausgeraten würde, dass es dann auch wieder in die Psychiatrie geraten würde. Sie müssten jetzt eigentlich da irgendwie dafür sorgen, dass das Kind natürlich dann in ein besseres Umfeld gerät. Aber nicht Mutter und auch nicht Psychiatrie. Nein. Ich habe dafür gesorgt. Ich habe ja andere Oma und Opa gefunden und sie lebt jetzt bei der Schwester ihres Papas als Pflegekind. Und das Schlimme ist nur die Beobachtungen, die ich da mache. Das Kind wird nicht erzogen, das Kind wird dressiert. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann es ganz einfach nicht beweisen. Es lebt jetzt bei? Bei ihrer Tante quasi. Das ist ihre Pflegemutter. Sie sagt aber auch Mama zu ihr. Das ist die Schwester ihres Erzeugers. Und das verstehe ich alles nicht. Das verstehe ich nicht, wieso die so viel Pflegegeld kriegen. Mir hat man verraten, aber der Vater lebt auch in Aachen und geht arbeiten. Ich komme da nicht hinter, ne? Dann ist das Kind ja jetzt nicht mehr bei der Mutter. Nein, das habe ich ja versucht zu verhindern. Das Jugendamt wollte das Kind zur Mutter zurückführen. Das habe ich gemerkt, denn sie war heimlich. Das Kind hat plötzlich, nachdem ich sie mal probeweise aus dem Kindergarten geholt habe, und hat gesagt, oh, die Oma kommt immer wieder. Wie sich dahinter gekommen, dass sie immer eingestellt haben und eine Annäherung versucht haben. Ja, und da habe ich geschaltet und habe gedacht, nee, bevor die ihr das Kind zurückgeben, denn der Antrag auf elterliche Sorge, dass man ihr das wegnimmt, war ja schon gestellt. Die haben den erst zurückgezogen, als ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, wenn ich hier permanenten Schatzen Peter zugeschoben bekomme. Und daraufhin habe ich die Presse geholt. Und dann haben sie prompt auch das Verfahren, dass sie ihr die, ne? Aber es war 2007, Herr Pohlmann, und 2006, 2007 war die Gewaltenteilung. Ne? Die ganzen Gesetzen. Und da haben die schief gekriegt, denke ich. Ich weiß es nicht. Weil es ja dann im Grunde genommen nur noch privat handelnde Personen waren. Wahrscheinlich vorher auch. Seit 90 eigentlich, ne? Ja, aber wenn man nach diesen rechtlichen Dingen geht, waren sie es auch seit Kriegsende nicht gewesen. Keine rechtmäßigen Bürschchen. Schauspieler, Schwindler und Betrüger. Und hier kann man keinem mehr glauben. Und als ich das, als er bei mir war und sagte, sie haben ja gar nichts hier. Ich sag, nee. Die Verbindung ist schlecht. Ist der Akku schwach? Bitte? Hallo? Ist der Akku schwach? Nein, eigentlich nicht. Verbindung ist manchmal unterbrochen. Mhm. Oder sind Sie zu weit vom Fenster weg? Nee, ich bin direkt am Fenster. Da bin ich extra hingegangen, weil ich hier im Erdgeschoss bin und da habe ich schlechte Verbindung. Naja, wie dem auch sei, Herr Pohlmann, ich habe mir alles durchgelesen. Ob Deutsches Amt für Menschenrechte, ob auch ZEB, ZDS oder sonst. Jeder sagt was anderes. Wenn sich jetzt selbst die staatlichen Selbstverwaltungen nicht einig sind, wollen denn dabei rumkommen? Ja, die Herrschaften versuchen ja mehr so eine Art Volksaufklärung in der verschiedensten Weise zu machen. Und manche wollen sich auch daran selbst bereichern. Richtig. Kassieren auch nur erstmal Geld, bevor man da überhaupt was vortragen darf, bevor sowas lesen. Manche verkaufen auch sehr gerne Reichsausweise, Nummernschilder Oder einer möchte sich gerne als Papst und Kaiser Ja, dahinstellen. schon, also da war ich auch behämmert, als ich hatte so eine Wut und habe mir prompt diesen Reisausweis für 30 € bestellt und das war wohl blödsinnig. Aber wie dem auch sei, das ist nun mal weg und habe dann gedacht, okay, muss ich mal gucken. Dann wollen die aber 5 Stück Papier beim Deutschen Amt für Menschenrechte für den Ausweis auch 50 € haben. Mit dem Herrn Frühwald habe ich telefoniert. Ich wäre da gerne eingetreten, wenn er die ganze Kacke gemacht hätte mit Proklamation und. Dafür wollte er dann 150 € von mir. Das kann ich mit meiner Rente überhaupt schon mal gar Sie nicht brauchen machen. sowas gar nicht bezahlen. Bitte? Sie brauchen sowas gar nicht bezahlen. Doch, hat er gesagt, wenn er das für mich macht. Ja, wenn er das macht, aber das gibt's doch alles im Internet. Ich habe auch von der Frau Persch, die mit dem Herrn Frühwald da ganz in der Nähe wohnt, in derselben Stadt, Kontakt, und sie hat mir Unterlagen geschickt per E-Mail. Und das ist natürlich für mich nicht mit Kosten verbunden. Da muss man halt jemanden haben, der einem das vielleicht Also Herr erklärt. Ulwald hat zu mir gesagt, er schickt mir auch die ganzen Schreiben, die brauche ich dann nur noch ausfüllen, dafür kriegt er 100 € und wenn er das alles von sich aus machen soll, weil wäre ja günstig gewesen, er hätte ja die ganzen Faxe und Faxnummern und dann eben 150. Und das war nicht drin. Und ehrlich gesagt, solange die sich nicht einig sind und nicht wissen, was jetzt rechtens ist, der eine redet sogar noch davon, die Paulskirchenverfassung sei gültig. Der andere sagt wieder Quatsch, die Weimarer Verfassung gilt. Der andere sagt, die Gesetze von 1917 gelten. Also wenn einer nicht weiß, was der andere tut, dann halte ich mich da erst raus, Ja. bevor ich da genau weiß. Bevor ich überhaupt einen Cent Mitglied treibe. Und was mich, das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, bei Herrn Frühwald stört, ist, dass er die Mitgliedsbeiträge als Spenden deklariert. Ist ihm nicht in Ordnung. Er kann nicht einem angeblichen Staat was vorhalten und dann macht er selber Mist. Das geht nicht. Das ist meine Meinung. Ich kenne das Innere dieser Struktur nicht besonders. Ne, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich hatte 2 lange Telefonate mit Herrn Frühwald. Und als ich dann sagte, ja, aber Herr Frühwald, mir das erklärt, gesetzesmäßig, wenn mir ein Aber kommt und er mich dann anmault und sagt, passen Sie mal auf, Frau Altmann, so und nicht anders ist das, da brauchen wir gar nicht diskutieren, dann ist das für mich kein richtiger Gesprächspartner. Das muss ich mal sagen. Denn wenn ich irgendwo Mitglied werden möchte, dann habe ich alle Geduld der Welt aufzubringen, wie sich auch die 100. Frage des anstehenden Mitgliedes beantwortet habe. So sehe ich das. Ganz einfach. Man braucht aber nicht unbedingt irgendwo Mitglied sein. Wichtig ist, dass wir Aktivisten haben, Leute, die tätig sind und nicht bloß Ja, ich Mitglied. versuche das immer, ob ich mal S-Bahn, weil ich habe endlich mal einen Arzt gefunden, der mir vielleicht gut gesonnen ist und der mir nicht gleich die jede Scheiße aufschreibt. Was für einen Arzt suchen Sie denn? Das ist ein Mezis-Arzt. Ich muss dafür extra von Dortmund bis nach Bochum fahren. Das heißt, Mezi heißt ja, mein Essen zahle ich selber. Und Für welchen Zweck brauchen Sie einen Arzt, meine ich? Ich habe, wie gesagt, die Bandscheibenvorfälle. Ich habe 3 verschiedene Sorten Rheuma. Ich kann Ihnen einen Arzt empfehlen, der ist auch selbst geschädigt und kämpft gegen das System. Ja. 2 Stück sogar. Einer ist Radiologe, der andere ist Chirurg. Und ich Ja. denke, dass die sich wohl auch auskennen und dass die Ihnen da was erzählen oder beraten können, welcher Arzt wohl in Frage kommt. Und einer ist sogar bei Ihnen in der Nähe. Das wäre wunderbar. Einer ist in Köln. Und bei mir in der Nähe, das ist der in Köln. Ja, das ist das Nächste. Ich habe schon doch schon ein bisschen Einfühlungsvermögen, möchte ich mal behaupten. Aber mit diesem Sterben lassen, das war ja bei mir in der Klinik genauso. Ich konnte gar nicht mehr aufstehen, obwohl ich bekrabbel mich immer wieder und habe gesagt, müssen wir nicht die Pillen absetzen. Ich sage, das ist erst so schlimm geworden, als Sie die Dosis erhöht haben. Nee, nee, nee, nee, nee, machen Sie mal. Von der Psyche geht es Ihnen doch besser. Gucken Sie mal, Sie haben den ganzen Tag geweint. Sie weinen gar nicht mehr. Ja, weil ja aber körperlich geht es mir doch schlecht. Ich kann doch an gar nichts mehr teilnehmen, ne? Und bis ich gar nicht mehr aus dem Bett kam, dann habe ich jemanden angerufen und habe gesagt, holt mich hier ab, sonst gehe ich hier drauf. Was hat man Ihnen gegeben? Mirtazapin, Xenovan, das ist ein Schlafmittel, Mirtazapin ist Antidepressivum und dann noch ein Medikament, auf den Namen komme ich jetzt gar nicht. Also jedenfalls war das ein Neuroleptikum, ja, sowas. Dominal, jetzt weiß ich. Ich kenne keinen Menschen, der so behandelt worden ist und der damit anschließend zufrieden war. Ich kenne eine Person, die sagt, die Psychiatrie ist klasse, wunderbar. Ich habe ein Medikament bekommen, das heißt so ähnlich wie La Roche und da wurde eine Zahl benannt. Und diese Frau sagte aber auch, dass sie im Kontakt mit 400 Geistwesen steht. Ob das nun durch hinterher, hin, nach diesem Psychiatrieaufenthalt kam, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, also wissen Sie, da braucht man nicht unbedingt. Ich habe da jemanden, eine nette Frau kennengelernt. Wir haben die damals geschieden. Da war ich noch am OLG Köln. Aus Köln eine Frau. Also die nimmt keine Medikamente und die glaubt auch, es gibt Geistwesen. Und die ist auch immer auf so esoterischen Seiten. Ich habe immer versucht, erklärt zu machen, pass mal auf, was ist Esoterik? Ich sage, in zwei Worten kannst du das erklären. Esoterik ist nicht greifbar und schon gar nicht beweisbar. Und sie glaubt ja auch an Lichtwesen und an Orbs und die sagen mir was und da sind auch Gesichter drin und naja gut, ne, das ob das aber, ich meine, durch Medikamente kann das wahrscheinlich auch kommen, denn ich habe da auch in der Klinik eine kennengelernt, die hat an Engel geglaubt, nicht? Ja. Die hat dann manchmal da gesessen in der Ecke, grinste mich an und ich sag, was ich schon wieder, Claudia, ich habe dir einen Engel gesandt. Ja, sag ich, da müsste mir etwas besser gehen. Hm? Mhm. Ja, ich denke eher, dass es so eine ein Trojaner ist, den man im Kopf hat. Der das gesamte Denken so beeinflusst, dass die Person selbst nicht mehr kritisch über dieses System denkt. Richtig, also Herr Pohlmann, ich bin da hingegangen, irgendwas, wie kam wo auf Krankheit oder was, wo ich gesagt habe, ich wissen Sie was, ich sage, ich lasse mich hier nicht verarschen, sondern mir immer erklären wollte, ich könnte die Traumatherapie nicht machen, ich bin viel zu instabil dafür, ne? Und daraufhin habe ich gesagt, soll erst 10 Wochen stabilisieren, dann 3 Monate nach Hause gehen und dann wieder für 10 Wochen Traumatherapie. Ich sage, das ist Kohlescheffeln, was ihr macht. Ich sage, ich bin stabil genug. Ich sage, deshalb habe ich mich für die Traumatherapie angemeldet. Ne? Und jedes Mal hieß es, nein, nein, da sind Sie gar nicht stabil genug für. Weil das war, ich weiß aber jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte, eigentlich auf was ganz anderes. Zumindest mit den ganzen Pillen, da hat man mich ja noch unter Druck gesetzt. Ja, wenn Sie die aber nicht nehmen, dann können Sie sie nicht weiter behandeln. Das war's, Bums. Ja, das ist aber auch das einzige Werkzeug. Dann habe ich zu der gesagt, ich sage, ich lasse mir von Ihnen nicht einreden, dass ich wäre ein Krabetzig, ja, sage ich. Ich sage, weil ich sage, und Sie sind so misstrauisch. Ich sage, misstrauisch? Ich sage, zeigen Sie mir mal bitte das isolierte HIV. Ich sage, das will ich sehen. Ich sage, wenn Sie mir das zeigen können, ich sage, dann bin ich bereit, den Ärzten mal wieder irgendetwas zu glauben. Daraufhin hat man gesagt, ich hätte paranoides Denken. Nein, aber es ist so. AIDS ist durch Koate, durch das Mittel von Bayer entstanden und auch nicht durch das Futtern von Affenhirnen in Asien, was sie uns weismachen wollen. Ja? Da gibt es 2-stündigen Bericht, Bayer hat es längst zugegeben und hat dann an die Asiaten diesen Scheiß weiterverkauft, obwohl sie wussten, was da die alle noch im Keller lag, dass das verseucht war, weil sie das Blut vorher nicht ausgekocht hatten. Koate, können Sie googeln, ich weiß ja nicht, vielleicht wissen Sie es auch schon. Nein, ich bin so sehr noch nicht aufgeklärt, aber wir könnten vielleicht mal über das Ganze eine Interviewserie machen. Sie haben ja sehr viel Erfahrung. Ja, hab ich. Und da kann man auch noch sehr viel verhindern, weil es geht ja sonst weiter, wenn diese Fälle nicht in die Öffentlichkeit geraten. Das können Sie sogar finden bei YouTube, geben Sie mal Koate ein. Wie schreibt man das? Ach so, da hat ein ehemaliger... Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie mal. Bitte? K-O-A-T-E. Ja. Koate. Das ist das Blutermittel. Da müssen Sie mal gucken, da ist ein Film eines älteren Mannes drin, der hat ganz viele Fallbeispiele und haben sie auch Mitarbeiter von Bayer befragt, ne? Und dann wussten die das endlich, das raus. Dadurch ist AIDS entstanden und das HIV gibt es definitiv nicht. Man hat ja früher in den Medien schon geschrieben, die verschiedensten Bezeichnungen, HTLV3, PTLV3, irgendwann kam LAV und dann kam HIV, ne? Um es genau zu bestimmen, aber... Und hat zum Beispiel über das Mädchen in Amerika, die 3-Jährige, die HIV infiziert war, auch wieder dadurch, dass sie Bluterin war und dieses Medikament bekommen hat. Da haben sie ihr gesagt, wissen Sie was, diese Medikamente muss das Kind alle nehmen, damit es dem Kind, lebenserhaltende Maßnahmen, ja von wegen Herr Pohlmann, lebenserhalten. Die Eltern haben nach einer Woche gemerkt, wie dreckig es der Kleinen ging, haben die Medikamente immer schön fleißig abgeholt, haben dem Kind die aber nicht gegeben. Das Kind hat jetzt, vor 2 Monaten habe ich es gesehen, ein Video losgelassen, ne, im Internet. Sagte, gut, dass meine Eltern so entschieden haben, ich bin HIV, ich bin jetzt 18 Jahre, aber es geht mir gut und ich absolviere gerade eine Lehre. Ja? Mhm. Interessant, ne? Mhm. Mhm. Was wissen Sie über die Chemotherapie? Och, hören Sie mir bloß auf. Chemotherapie, machen Sie unsere Menschen mit kaputt. Wenn ich an DNN denke, weiß ich alles. Dr. Hammer, ja? Ja, das ist ja ein Bereich, der geht ja nun auch in den Bereich Schafe auf dem Mond. Ja, richtig. Ist schon richtig. Aber Fakt ist, die Chemotherapie, da brauche ich kein Akademiker zu sein, ein krebsgeschwächter Körper, der noch 7 Medikamente Chemo reinkriegt, sowas Hartes, das kann ein krebsgeschwächter Körper gar nicht wegpacken. Und man könnte es eventuell auch mit Blutreinigung und mit Letril versuchen. Mhm. Aber wenn ich da meinen Arzt drauf anspreche, weil ich habe einen Tumor im Unterleib und ich lasse das nicht machen, die wollen mich immer schicken. Nee, die therapieren mich mit Chemo oder sonst was. Das wäre sehr lukrativ für diejenigen, die es machen. Ganz genau so ist es, ne? Da habe ich die Krankenkasse angeschrieben, dass sie doch wüssten, weil warum aber ist in Israel die Chemotherapie verboten und die haben zum Beispiel bei Krebs 98 nach der GNM 98% Erfolg, Überlebensquote. Hm? Das war wohl aus einem Zeitungsbericht. Da gibt's Filme drüber und das Thema ist sehr, sehr schwierig. Naja, auf jeden das Fall. Das Allerschwierigste ist, wenn man sagt, dass jede Krankheit durch einen Konflikt entsteht. Also mir hat ein Anhänger von Herrn Hamer weismachen wollen, man könne einen Eimer voll Zyankali trinken und vergiftet sich nicht, es sei denn, man glaubt, dass es giftig ist. Ach ja, das ist ja Blödsinn. Also, nee. Das war auch ein Esoteriker. Der glaubt auch an Lorbeer und seine Schafe auf dem Mond. Also ein Doppelanhänger, kann man sagen. Er hängt dem Hamer an und dem Lorbeer. Mhm. Und anderen Lichtfamilien. Ich habe, ich habe auch den Herrn Tech kennengelernt. Der Herr Tech ist derjenige, der sagt, also gegen die ganzen Chemtrails, was da oben im Himmel gesprüht wird und. Ich weiß mittlerweile, was da drin ist. Mich interessiert das tierisch. Und angefangen hat das alles eigentlich mit 9-11. Da habe ich gesagt, den Scheiß glaube ich nicht, was die uns da weismachen wollen. Einen Ausweis finden in solch einem, nein, ne? Mhm. Und da habe ich angefangen und dann bin ich von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Da habe ich gedacht, das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, und von da an, ich habe innerhalb eines Jahres dieses ganze Wissen angeeignet und zugelegt, ne? Und was ich mit der Chemotherapie weiß, mit mir nicht. Nein. Bekannter von mir. Denn ich denke, mit Krebs habe ich längere Überlebenschancen als mit einer... Bekannter von mir hat als Dachdecker gearbeitet. Über ihn habe ich einen Film gemacht. Können Sie auch gucken im Internet auf dem Kanal Bundeskommissar. Er hat auch Lungenkrebs attestiert bekommen, aber erst in dem Moment, als es die zweite Untersuchung war. Die erste wurde aus Kostengründen, oder die notwendige wurde aus Kostengründen nicht getätigt. Und so konnte sich der Krebs dann so weit ausbreiten, dass es jetzt heißt, noch 1,5 Jahre kann er wohl leben. Also die Krankenkasse hat das Geld nicht hergegeben und daher muss er nun leider sterben. So war es. Und er sagte auch, dann bekommt er eben Chemo, bis er stirbt. Ja, genau. Lungenkrebs. Also ich bin davon überzeugt, dass also die Chemo also schneller mich schwinden lässt. Denn ich glaube, wenn ich damals diesen Dienst habe ich jetzt seit 5 Jahren, seit 2007. Gucken Sie mal, ich bin immer noch da. Mit Chemo mit Sicherheit nicht mehr. Denke ich mal. Mhm. Ja? Ja, und das Leben ist schwer, wenn sie hinter jedem Busch einen Verbrecher vermuten. Das ist jetzt also nur so sarkastisch gesagt. Ich meine das nicht im wörtlichen Sinne als Verbrecher. Aber dieser Staat, weil wenn es ein Staat ist, ist es ja eigentlich nicht, das ist Verbrecher. Sie können einen Begriff sich aus dem Internet raussuchen. OCF ist immer richtig. OCF? Ja, O wie Opa, C wie Cäsar und F wie Friedrich. Ja, und das heißt? Gucken Sie nach Diebe im Gesetz. Diebe im Gesetz OCF, da finden Sie sofort eine Seite vom Landeskriminalamt Österreich. Gut, ich habe einen nämlich gefunden, OMF. Nein, OCF, organisierte kriminelle Formation. Darin verbirgt sich alles, nämlich nichts anderes als Russenmafia, Polenmafia, deutsche Mafia, alles, was zusammen gleiche Interessen hat. Ja, genau. Und Fakt ist doch auch, wenn es jetzt hier bei uns in Dortmund verstärkt Migranten bei der Polizei angestellt werden, ist es ja auch klar, das ist privatrechtlich im Grunde alles. Und ein Türke haut den Menschen ja wahrscheinlich lieber auf die Fresse als ein Deutscher dem Deutschen. Obwohl, so genau kann man das auch nicht mehr sagen, wenn man sich überlegt, dass hier ein deutscher Gerichtsvollzieher kommt, wie man sich überhaupt so einen Beruf schon aussuchen kann, ist mir schleierhaft, aber nun denn. Ja. Und wenn ich dann, sieht zwar deutsch aus, spricht auch einwandfrei, ohne Akzent, aber wenn ich sehe, wie er sich schreibt, dann denke ich mir, naja. Also Chemotherapie haben wir dann auch abgehakt. Im Grunde genommen würde ich sämtliche Mittel abhaken. Als ich angefangen habe, das alles, ne, habe ich sämtliche Anwälte, bei denen ich mal gearbeitet habe ich das geschickt, der Runde Tisch Berlin, ne? Und habe dann gesagt, überlegt euch gut, was ihr tut und so ähnlich. Stellen Sie sich mal vor, die meisten haben, wir wünschen keine Post mehr von Ihnen zu erhalten. Keiner. Also sind die informiert? Wissen die alle Bescheid, was sie tun? Keiner hätte jemals gesagt, was ist los, das erklären sie mir mal. Das waren nur die Leute an der Sparkasse. Den habe ich auch geschrieben. Hier, bitteschön, der Runde Tisch Berlin, googelt mal, damit ihr überhaupt wisst, bei wem ihr arbeitet. Denn es ist ja auch wirklich keine Bank mehr zu finden, wo der Rothschild nicht drin ist, außer die GLS. Wollen Sie mal die komplette Steuererklärung von Rothschild lesen, von 2004? Ja, gerne. Ich habe sie. Ehrlich? Ja. Da stehen die ganzen Firmen drin. Entweder 2004 oder 2006, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe jedenfalls die gesamte Steuererklärung. Dieses Pack da. Naja. Jetzt sind wir von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Das würde mich freuen, also vom Rothschild das lesen, weil ich gucke ja überall. Ne? Der Rothschild kriegt ja alles. Der Rothschild sitzt beim Rewe drin, der Rothschild sitzt bei Ennington drin, der Rothschild sitzt in sämtlichen Banken, außer die GLS-Bank. Nein, ich meinte eben Rockefeller. Rockefeller meinte ich eben. Das war es gewesen, nicht Rothschild. Wenn ich es nicht verwechsle, ich habe es ja jetzt nicht vor mir. Ich nehme an, es war Rockefeller in Amerika. Die gesamte Steuererklärung. Aber da ist kein großer Unterschied. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist ja das, dass die so krank sind und so krank agieren. Um Geld geht es denen, da geht es doch da schon lange nicht mehr. Die wissen schon gar nicht mehr, was sie mit der Kohle machen sollen. Das ist krank, was die tun und naja. Ich glaube zwar nicht an Geister, aber ich glaube an den Plan von Albert Pike. Kennen Sie den, ja? Nein. Ne? Okay. Naja. Auf jeden Fall das, was er vorher gesagt hat und auch der Weizsäcker damals 83 ist bisher genau so alles eingetroffen. Genau so. Und jetzt ist es 11:58. Nein, so weit ist es noch nicht. Unsere Gegner werden noch lange durchhalten. Wir sind doch immer eine Minderheit. Wenn ja, natürlich. Man mit solchen Dingen da daherkommt. Und Herr Pohlmann, wenn Sie versuchen, ich versuche es in Arztpraxen, ich versuche es im Zug, ich versuche es überall, ne, die Leute darauf aufmerksam zu machen, sie ernten nichts als ein hämisches, blödes Grinsen. Denn ich habe behauptet, ich behaupte mal, weil ich hatte einen Kollege, als ich bei der Deutschen Perlite gearbeitet habe, bei dem Dr. Knauf im Vorzimmer, der war Ingenieur, Maschinenbauingenieur, ne? Und irgendwann wurde er dem zu teuer. Man merkte, der Knauf will den nur noch loswerden. Dann war der liebe Willi arbeitslos und hat auf den Aufsorgestaat und Überwachungsstaat geschimpft wie verrückt. Irgendwie haben sich dann zwei, drei zusammengeschlossen, haben in Hagen eine neue Firma gegründet und plötzlich war der Staat wieder ganz okay und in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass Firmen, die mehr als so und so viele Mitarbeiter haben, dass die von Steuerzahlungen fast befreit werden. Irgendwas läuft da. Da bin ich mir sicher. Denn es ist allgemein bekannt, dass Steuern nicht abgegeben werden müssen. Und große Firmen wissen das garantiert. Das kann mir doch nicht einer erzählen, dass ein Knauf sowas nicht weiß. Dann sage ich doch, meine Mitarbeiter kriegen ab sofort ihr Geld wieder in die Lohntüte. Da habe ich mal mit einem Arbeitgeber drüber gesprochen. Er hat sich doof gestellt. Tut mir leid, wenn ich jetzt auch sehe, dass die Firmen ihren Strom nicht mehr bezahlen sollen und das wieder, beziehungsweise ist ja schon so, weil er hat ja Arbeitnehmer und ist ja Arbeitgeber und das wird wieder auf den kleinen Mann umgelegt, weiß ich, dass da auch was faul ist. Gut, sende Ihnen ein E-Mail und wenn Sie es in einer Viertelstunde nicht haben, rufen Sie wieder an. Mach ich. Bis dann, auf Wiederhören.